willkommen zur Folge mit meinem Lieblingsbuchstaben. Und willkommen, liebste Podcast-Partnerin. Hi. Hallo. Wolltest du schon wieder alleine loslegen und Lieder singen und mit dir selbst Gespräche führen? Nein, du bist ja für einmal da, dann muss ich nicht singen. Das ist okay. Das stimmt. Ja, ja. Folge S. Wie findest du das, Folge S. Saskia? Das finde ich super. Spitze. Sehr gut. Ja. Sensationell. Ich dachte, wir machen das noch ein bisschen weiter. Entschuldigung. Ist okay. Wir haben keine Rubrik Adjektiv. Das könnten wir auch noch einfügen. Haben wir nicht? Wir haben aber Eigenschaft. Das ist ja so ein bisschen... Ja. Da könntest du jetzt sagen, sensationell. Zum Beispiel. Stimmt. Ja, das S. Ja, das S. Nicht der S, das S. Findest du, das S ist eher... ist ja gar nicht weiblich. Ist ja neutral, ne? Wenn du das sagst. Ja, wahrscheinlich. Ich schaue gerade, ob ich sehe, was es wäre. Nein. Ja, es ist neutral. Es passt für jeder Mann und jede Frau. Sehr gut. Ein schöner Buchstabe. Ja, und du hast da bestimmt auch noch was vorbereitet, oder? Ich habe natürlich was vorbereitet. Sehr, sehr geflissentlich habe ich das getan. In stundenlanger Recherche, ne? Wie immer. Stundenlanger Recherche, ja. Aber lass mich nur mal raten. Ich glaube, das S ist relativ weit vorne im Ranking. Sehr gut. Aber wie weit vorne? Platz Nummer 7, sag ich. Nein. Weiter vorne? Ist das S? 3? Ja. 4? Ja. Okay. Aber das hat mich schon überrascht. Ich war ein bisschen stolz. Also ich trage ja auch mit meinem Namen viel dazu bei. Natürlich. Ich habe gleich 2 S integriert, ne? Deshalb, ne, finde ich cool. Also 4. häufigste Buchstabe mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von 7,27%. Ja, finde ich schön. Und es ist der 2. häufigste Konsonant. Und es ist der 19. Buchstaben. Nach dem N. Das habe ich mir gemerkt, dass N der sehr häufigste gut war. Mann, ich lerne hier noch richtig was. Oh, Maren. Ja, 19. Buchstabe, das heißt unsere 19. Folge. Krass, ey. Wir sind fast einmal durch, ne? Ging wie im Flug. Aber wirklich? Damit du dich jetzt auch mit Gehörlosen verständigen kannst. Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ja, Fingeralphabet. Wir nehmen alle unsere Hand. Die Handfläche schaut nach vorne, also nicht zu einem. Dann machst du eine Faust und der Daumen legt sich über die anderen Finger. Das war's. Das ist doch kein S. Ich frag mich, ja, eben. Es ist so kämpferisch irgendwie, ja, oder? Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man mit einer Hand nicht so richtig ein S formen. Also mit 2 Händen könnte man das, ja. Aber man benutzt ja immer nur eine. Also ich habe jetzt auch nicht so direkt einen Verbesserungsvorschlag in petto, aber ja. Okay. Dann, das S bietet sehr viele Variationen. Es gibt das lange S, das Schluss-S, das scharfe S und das große SZ. Ja, mit dem bist du ja auf Kriegsfuß, ne? Mit dem SZ. Ja, es existiert halt nicht. Ja, okay. Das ist eine Lüge. Und die wird von Deutschland in die Welt getragen. Das klingt stark nach Verschwörungstheorie, aber okay. Ich habe meinen Aluhut auf. Ja, besser ist das. Ja, also es ist sehr variantenreich. Und was ich auch noch gefunden habe, ist, es gibt ja auch ein S mit so einem, man sagt S mit Komma. Also unten hat es noch so ein Dings dran. Ach so, ja. So ein Komma eben. Und das existiert im rumänischen Alphabet. Und die Bezeichnung dafür, stimmloses postaveolarisches Frikativ. Das werde ich mir merken können. Und es wird als Sch ausgesprochen. Ah, okay. Also haben die unser SCH einfach in einen Buchstaben zusammengefasst. Ja. Also bestenfalls machen wir ja bald mal Urlaub in Rumänien. Ne? Mit unserer App. Natürlich. Und dann wissen wir schon, wie wir das Sch aussprechen können. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise wie wir schreiben können. Sehr gut. Hast du noch mehr auf Lager? Nee, ich glaube, das war's. Ja. Also es gäbe natürlich noch stundenlang, könnte ich Vorträge halten. Du bist ein bisschen verliebt, ne, in das S. Aha, nur ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war jetzt auch mehr nur intern intern zwischen uns beiden, als mit dem breiten Publikum geteilt. Aber es gab ja einige, die sich für das S angekündigt haben, mal zu Gast zu sein, ne? In unserer Folge. Ich weiß gar nicht, warum das S so beliebt war. Wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. Ja, warum wohl? Wegen dir? Der 4. häufigste Buchstabe. Ja, aber da haben wir ja mal gesagt, Nee. Nein. Wir müssen erstmal alleine klarkommen. Genau. Ja. Ja, und langsam wird uns langweilig. Ist dir langweilig? Nein, aber es gab ja, in welcher Folge war das? Du musst erst sagen, was, damit ich dir sagen kann, was du meinst. Nee, wir hatten doch, einer hat sich doch mal wirklich Mühe gegeben. Wir haben doch mal eine Bewerbung gekriegt. Ach so, ja, das war Folge F. Wirklich, Folge F. Schon lange her. Ewig her. Ja, schon lange her. Wie hieß der nochmal? Jetzt, wo du sagst, ne? Mhm. Der hieß auch was mit S. Sascha. Ich komme gleich drauf, warte. Es gibt ja auch noch, das muss ich noch kurz sagen, es gibt ja beim S zwei Betonungen. Also es gibt das scharfe S eben und es gibt das summende S. Das möchte ich noch kurz unterbringen. Mhm. Ja, das Du hast mich jetzt S. vollkommen aus der Namensfindung rausgerissen. Entschuldigung, aber du darfst weiter nachdenken. Am liebsten würde ich die Nachricht jetzt nochmal raussuchen, aber ich finde die jetzt, glaube ich, auf die Schnelle nicht. Aber eigentlich bin ich ja ganz gut im Namen merken und ich glaube, ja, der hieß Sebastian. Sebastian? Sebastian? Es hätte auch scharfes S, da kommt man direkt dann drauf auf meinen Namen. Würdest du dich so bezeichnen als scharfes S? Oh mein Gott, oh. Er ist hier. Wie hat er sich in unsere Skype-Konversation gehackt? Ich bin verrückt. Falsch abgebogen. Wie ist das passiert? Hallo Sebastian. Kann es sein, dass du jemanden im Schlepptau hast, der uns unserem Podcast auch sehr nahe steht? Ja, ich habe noch jemanden mitgebracht und zwar den, ich glaube, bislang einzigen und auf jeden Fall den besten Autor eures Wikis und zwar in Fachkreisen auch als Technik-Tim bekannt, habe ich noch den meinen Podcast-Partner Tim mitgebracht. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Tim. Oh mein Gott. Ich finde auch sehr gut, dass du mich in einem fremden Podcast willkommen heißt. Ja. Aber er ist eigentlich... Sebastian fühlt sich schon wie zu Hause. Natürlich. Ich habe mich auch schon ausgezogen. Er ist eigentlich eine Folge zu früh. Ja. Technik Tim, mit dem würde ich eigentlich lieber als nächste Folge sprechen, beim Tee. Okay, ciao Tim. Okay. Ja. Nein, also jetzt, wo du einmal da bist, ne, ist das schon okay. Bleib doch. Ja. Ja, hallo zusammen und willkommen. Damit hättet ihr nicht gerechnet. Ne? Also ihr zwei schon, aber ich meine jetzt die Zuschauer. Zuhörer. Ja. Eine große Überraschung. Ich habe übrigens als Wiki-Beauftragter nochmal in dem Wikipedia-Artikel gestöbert, während du gerade vom S erzählt hast, Saskia. Oh. Und du hast ja gesagt, dass das so vielseitig ist und hier ganz unten steht, dass es noch einen anderen S-Laut gab im Mittelalter in Deutschland und zwar den stimmlosen alveolopalatalen Frikativ. Ja. Also Saskia, wie konntest du mir diese Information vorenthalten? Ich bin empört. Es tut mir sehr leid. Da spricht man... Ja, ja. Ich find, okay. Ich muss immer an Hühnerfrikassee denken, wenn ich dieses Frikatee immer höre. Ja, stimmt. Ich stelle mir das Mittelalter einfach viel lustiger vor, wenn man weiß, dass Leute ständig so durch die Gegend laufen. Aber es gibt doch auch einen Sprachfehler, wo die Leute das nicht aussprechen können, Ja, das oder? Sind alles Zeitreisende. Ah, ja, ist klar. Naja, oder welche, die sch und nicht auseinanderhalten können. Ja. Und das ist so schrecklich. Schrecklich? Schrecklich. Ich glaube, du als Schweizerin solltest da still sein. Hey. Ja? Es ist unser Podcast. Ich kann dich jederzeit raus. Ja, apropos, für unsere Hörer, die euch jetzt nicht kennen, ne? Ihr habt ja schon angedeutet, dass ihr auch einen Podcast habt, aber vielleicht könnt ihr das mal kurz erzählen. Ja, Tim, vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Warum ich? Also Saskia, willst du das mal erzählen? Ich habe so das Gefühl, die beiden reden gar nicht in ihrem Podcast. Das stimmt, wir hören in dem Podcast hauptsächlich. Wir spielen nur Musik. Der Podcast beginnt auch mit einem S. Es ist der Podcast Soundtrack Check, wo wir in jeder Episode ein bisschen Filmmusik hören oder Computerspielmusik oder Serienmusik. Genau, zu einem bestimmten Thema, was wir uns halt vorüberlegen. Da suchen wir uns dann pro Person drei Tracks raus und besprechen die dann abwechselnd. Und das ist dann meistens von Filmen, aber auch ab und zu mal von Serien oder Videospielen. Und bislang haben wir 5, 6, 7 Folgen, ich weiß gar nicht, wann diese Folge rauskommt, veröffentlicht. Und ja, macht recht viel Spaß und könnt ihr mal gerne reinhören. Uns gibt es auch auf Spotify oder wo noch. Tim, du bist da bei dem RSS-Feed überall. Sicherer. Überall, okay. Praxis, außer bei iTunes. Da war ich zu faul. Werbung. Man muss noch Ziele haben. Ja, unser Ziel ist iTunes. Genau. 2020. Ja, weil ihr ja so Filmexperten seid und wir nicht, dachten wir, wir schließen uns mal zusammen, ne? Eine Koexistenz quasi. Genau. Genau. Oder Kooperation passt ja noch besser. Stimmt, bisher war es eine Koexistenz, jetzt eine Kooperation. Genau. Ja. Wo soll das bloß enden? Das ist die Frage. Genau. Darf ich euch zum Start ein Getränk anbieten? Ja, gerne. Selbstverständlich. Eine Tasse meines Getränkes. Und zwar passend zur Folge S trinken wir nun alle einen Salbei-Tee. Bäh. Ich dachte, du bringst Alkohol mit. Ja, ich dachte Sake oder sowas. Ah, Leute. Also das kannst du behalten, ganz ehrlich. Sekt? Warum hast du keinen Sekt mitgebracht? Das Sekt oder Seltas? Ja. Ja, ihr dürft auch was beisteuern. Es ist nicht nur meine Arbeit. Ich brauche den Salbei-Tee. Ich war jetzt 4 Tage krank. Ich habe mich extra für euch gesund gepflegt. Das stimmt, alles gut. Ja, aber wenn ich trotzdem mal husten muss, es sei mir verziehen. Also sage ich jetzt. Wir schneiden alles raus. Das stimmt. Ja, solange Tim das bestätigt. Sollen wir dann mit dem ersten Ding hier, wie heißt das, Soundtrack, starten? Ja, also genau, weil wir machen ja jetzt heute, es ist eine Crossover-Folge und bei uns gibt es jetzt heute keine Rubriken. Das stimmt. Dafür gibt es Filme. Es gibt nur die Rubrik Filme und Serien. Das macht uns auch gar keine Angst. Nein. Und wir können eine Folge lang nicht über Essen sprechen. Ja, wir hatten gerade schon Getränke. Danke, Sebastian. Also Saskia, wenn ich mir angucke, was dein erster Track ist, nicht über Essen sprechen. Oh, ich bin gespannt. Was ist es denn? Fängt Saskia an? Gute Überleitung, Tim. Danke. Ja, in dem Fall fange ich an, auch wenn ich nicht genau, ich fühle mich ein bisschen unsicher, weil ich nicht weiß, wie man über Soundtracks spricht. Ja, das kriegen wir schon hin. Aber wir tasten uns da jetzt langsam ran. Also, ja, ich habe durchgestöbert. Die Aufgabe war, einen Film mit S zu finden. Und dann habe ich Google geöffnet und eingetippt, Filme mit S. Und dann kamen Listen und die bin ich durchgegangen. Die Hälfte der Liste konnte ich jeweils schon streichen, weil ich weder Star Trek noch Star Wars 1 bis 35 gesehen habe. Aber ich muss wirklich sagen, und ich hoffe auch, dass ihr dementsprechend stolz seid, ich habe mehr als 1-2 Filme gekannt. Also ich hatte am Schluss wirklich so eine Auswahl von Filmen und von Soundtracks und ich habe mich für eins entschieden. Es ist nicht so, dass ich nur eins in petto hätte, aber ja. Also es gibt wirklich mehrere Filme, die mit S anfangen, die ich gesehen habe. Okay, ja, dann können wir uns ja in 26 Folgen nochmal treffen. Genau. Das ist wirklich spannend. Ja, ja, es lohnt sich. Dramaturgiebogen. Okay, also der Film, den ich ausgewählt habe, also wir sprechen ja wahrscheinlich nachher noch ein bisschen über den Film, vielleicht haben ihn andere auch gesehen. Er hat tatsächlich mit Essen zu tun, allerdings klingt es nicht sehr appetitlich. Und zwar heißt das Lied Worst Pies in London und stammt aus dem Film Sweeney Todd. Ja, dann hören wir uns das doch mal an. Genau. Genau. Bis gleich. And I wonder with the price of meat what it is when you get it. Never thought I'd live to see the day. Many think it was a treat for them poor animals what are dying in the street. Mrs. Mooney has a pie shop, does her business, but I noticed something weird. Lately all her neighbours' cats have disappeared. Have to hand it to her, what a course, enterprise, popping pussies into pies. Wouldn't do in my shop, just the thought of it's enough to make you sick. And I'm telling you, them pussycat is quick. No denying times is hard, so even harder than the worst pies in London. Ja, The Worst Pies in London aus Sweeney Todd. Wir haben ja jetzt auch gerade die Szene direkt nochmal gesehen, weil das ja ein Song aus einem Musical-Film ist. ja, ich weiß nicht, ich habe den... Ich habe den Film gesehen. Wie sieht das bei euch aus, Sebastian Mahren? Ich habe ihn nicht gesehen und auch aus gutem Grund, weil ich hasse, also hassen ist immer nur übertrieben, aber ich mag überhaupt keine Musical-Filme und deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Und bei mir dürft ihr dreimal raten, ob ich den Film gesehen habe. Gut, also dann ja, könnt ihr zwar euch dann nochmal einen Nicht-Salbei-Tee holen und wir unterhalten uns darüber. Ja, gerne. Ich möchte aber noch kurz anmerken, ich finde es witzig, ich habe gerade noch Brot gebacken und da wir die gerade nochmal die Szene gesehen haben, war ich so ein bisschen dran erinnert. Außer die ganzen Kakerlaken und so natürlich. Ich wollte gerade wollt fragen. Brot ist besser. Ja. Ja, definitiv. Es ist nicht das worst bread of Germany. Weil London, ja, Great Britain ist, ne? Ich wollte meine Stadt nicht sagen. Ist das okay. Nicht in der ersten Folge von unserem... Egal. aber... Gut, ja, das also, weiß keiner. Das hört doch eh keiner. Ja, jetzt schon. Sebastian, in unserem Podcast haben wir... Tim, wir müssen nochmal nachschneiden. ja, also Sweeney Todd. Habe ich dir damit eine Freude gemacht, Tim? Musical. Ja, Musicals sind ein fantastisches Genre. Deswegen deswegen kann ich den Film auch schon. Ist auch so schön, der schwarze Humor in dem kompletten Film gefällt mir auch ganz gut. Mhm. Ich muss sagen, dass jetzt Worst Pies in London nicht so bei mir in, also bei mir ist der, glaube ich, nicht mal in den Top 3 von den Songs aus dem Film. Also der ist auch ganz gut, aber mich würde interessieren, warum du den so ausgesucht hast. Ja. Lag es am Essen? Natürlich, ich mag Kakerlaken sehr gerne. Nee, ich bin so ein kleiner Helena Bonham Carter Fan. Und die, also sie singt ja das ganze Lied, es ist sie da präsent und ich finde sie so eine tolle Frau in ihren Rollen jeweils, also halt in diesen Burton-Filmen. Und deshalb wollte ich mein Lied quasi ihr widmen, beziehungsweise sie hat mir ihr Lied gegeben. aber du hast recht, es gibt in diesem Film wirklich sehr viele tolle Lieder, finde ich. Ja. So. Und das möchte ich auch den Hörern ans Herz legen, klickt euch mal ein bisschen durch diese Playlist, weil oder guckt den ganzen Film. Es lohnt sich. Oder guckt den ganzen Film. Aber es sind unsere Hörer, die schauen doch gerne. Na gut. Ja, nee, hast auf jeden Fall recht. Das Problem, was ich habe bei den meisten Liedern in dem Film, ist halt leider, dass sehr viele davon von Johnny Depp gesungen werden und er leider, also gesanglich nicht so auf dem Niveau ist, was er sonst schauspielerisch hat. Diplomatisch. Ja. Du, weißt du, der Shitstorm damals bei Danny Elfman, als ich den als ein, was war das, ein arrogantes Arschloch bezeichnet habe. Ja, genau, das dürfen wir nicht wiederholen, können wir, wenn wir zu Gast sind, hier nicht zulassen. Oh, wir sind in einem anderen Podcast, von daher ist der Shitstorm doch nicht bei uns. Ja, aber... Hau raus! Wir sind doch gute Gäste. Bedeutet ein Shitstorm, dass wir Reaktionen kriegen? Dann bitte ja! Ich wollte auch gerade sagen, oh, ihr hattet schon einen Shitstorm, wie nicht cool! Wirklich. Nicht wirklich. Die stärkste Reaktion war Sebastian direkt, nachdem ich das gesagt hatte. Na gut, okay. Ja. Ein interner Shitstorm. Es gibt ja ein Lied, was die beiden auch zusammen singen, wo es auch um Essen geht, ein bisschen später. Und ich dachte erst, als ich den Titel nur gesehen habe, dass du das genommen hast, weil ich das auch sehr schön finde. Und zwar, als sie das Kuchenproblem lösen, weil ich glaube, es ist nicht so groß gespoilert, wenn man sagt, in dem Film geht es um einen Typen, der Leute ermordet und in Pasteten verkauft. Was? Ja, aber das muss man schon ein bisschen ausschmücken. Du kannst nicht einfach sagen, er ermordet Leute. Jetzt denk mal, wie in einem Western, er geht durch die Stadt und er schießt die. Nein, er ist Barbier und hat einen Salon oberhalb dieses Pie-Shops von der lieben Frau. Und er rasiert dort seine Kunden, also Männer eigentlich nur. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Wenn er Frauen rasiert, würde ich das aber gerne sehen. Dann. Das wird bestimmt lustig. Es gibt auch Frauen mit Bartwuchs. Okay. Ja. Und dann rasiert er die schön und wenn sie hübsch sind, schneidet er ihnen am Schluss die Kehle durch. Und das ist eigentlich schön. Und ich bin mir jetzt gerade unsicher. Der Kopf rollt ja dann jeweils auf den Boden. Habe ich noch richtig im Kopf? Und dann dreht er sie um, den Stuhl, macht eine Klappe auf, der Stuhl kippt nach hinten und der Körper geht im Sausewind nach unten, wo sie den Körper empfängt und dann eben zu diesen Pies verarbeitet. Wo sie den Körper empfängt. Da sind wir im ganz richtigen Wine-Thema. Das finde ich gut. Aber warum rasiert er die dann vorher, wenn er den Kopf eh abschneidet? Also das ist ja total sinnlos. Ja, damit sie sich gut fühlen. Und damit er Zeit hat, einen Lied zu singen. Das ist wie bei den Tieren und der Massentierhaltung. Du stellst lieber ein Rind alleine, also nicht alleine, aber du stellst es auf die Weide, es ist glücklich und dann wird es getötet mit Glückshormonen im Körper. Das Fleisch schmeckt viel besser, also sage ich als Vegetarierin. Ja. Hast du sonst noch Tipps für die Massentierhaltung, Saskia? Kauft kein Fleisch aus Massentierhaltung. Tipp Nummer 1 ja. Zu Massentierhaltung. Don't. Alle Tipps. Ja, naja, und dann singen die beiden eben später, weil dann das Business bei ihnen, oder als sie die Idee haben, singen sie noch ein schönes Lied, wo sie darüber singen, wie das verschiedenes Menschenfleisch ganz anders schmeckt. So ein fetter Pastor schmeckt ganz anders als so ein Gemüsehändler. Und das ist auch, finde ich, auch ein sehr schöner Track aus dem Film. Was ich auch mag, ist die Szene, wo sie danach picknicken gehen. Das ist ziemlich gegen Schluss. Magst du dich erinnern? Ich glaube ja. Da ist der Film dann plötzlich auch sehr bunt und hell irgendwie. Und, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall brauche ich ihn jetzt definitiv nicht mehr gucken, weil ihr habt da jetzt quasi den ganzen Film erzählt. Das stimmt überhaupt nicht, weil der Hauptplot ist eigentlich ein Racheplot an jemandem. Und dann gibt es noch so einen romantischen Teil und Und einen Adoptivteil. Ja, und einen Adoptionsteil und einen wir verarschen Leute und ziehen ihnen das Geld aus der Tasche Teil. Also. Und es geht um Essen machen. Maren. Ja, ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ich bin auch tendenziell eher auf Sebastians Seite. Ich mag, also bis auf High School Musical mag ich keine Musical-Filme. Oh. High School Musical ist aber auch sehr gut. Ich muss sagen, ich bin aus der, ich fand es gut, weil ich 13 war, über die, ich fand es nicht mehr gut, weil, das ist was für 13-Jährige, wieder in der postironischen, schon ganz gut Phase angekommen. Ich auch, ja. Ich auch. Also wenn irgendwann ich wieder auf einem Karaoke-Abend bin, ne, dann starte ich wie immer mit Barbie Girl, dann kommt Let It Go und dann nur noch High School Musical. Ja. Deshalb, was stimmt nicht mit dir? Schön. Das ist so schön, das Lied. Ich finde, bei High School Musical passt das halt irgendwie. Aber ich finde, bei so anderen Filmen, ich finde das immer so albern, wenn die sich normal unterhalten und plötzlich springt einer auf und tanzt auf den Tisch und fängt an zu singen. Ja aber sie stand nicht auf und tanzte auf dem Tisch. Nee, sie hat aber es in ihrer Tätigkeit eingebaut. Genau, während sie. Ja, sie hätten sich auch einfach unterhalten können. Ja, das ist ein Geschäft. Nein, sie musste backen. Ja, kann sie trotzdem bei reden. Wenn ich jetzt nächstes Mal zum Bäcker gehe und die Bäckerei-Fachverkäuferin fängt an zu singen, dann haue ich direkt schreiend ab. Wird die Polizei rufen. Das ist doch Wahnsinn. Ja, aber das ist ja das Schöne an dem Film. Musicals sind ja immer so ein bisschen absurd, wenn da plötzlich alle anfangen zu singen. Und wenn die Grundannahme des Films, dass da jemand in London, weil Fleisch zu teuer ist, Leute ermordet und die als Pasteten verkauft, wenn das schon so absurd ist, dann ist auch egal, dann können die auch noch singen. Das ändert dann auch nichts mehr. Und das ist ja so das Aberwitzige. Eben Burton-Filme sind düster, schwarzer Humor, etc. Also eigentlich passt das Singen ja gar nicht wie rein. Also man verbindet Burton nicht mit Musical. Außer Nightmare Before Christmas. Und den habe ich nicht gesehen. Ah. Und, ne? Und vielleicht so. Charlie in Schokoladenfabrik. Ja, da singen ja nur Oompa-Loompas. Also jetzt bitte. Oompa-Loompa-Lied? Ja, ein Lied. Ja, reicht schon. Musical. Da bist du schon erbost aufgestanden und gegangen. Ja. Popcorn geworfen. Aber ich habe auch eine Anekdote zu Musical-Filmen. Und zwar habe ich bislang einen einzigen gesehen. Und das war unabsichtlich. Ich hatte ein Date gehabt und wir waren im Kino. Überraschung! Ja, und wir waren im Kino. Und wir wollten uns, also es war ihr Vorschlag, Into the Woods angucken. So ein Disney-Film, so ein Mix-up, wo mehrere Märchen zusammengemischt werden. Und so nach 10 Minuten oder so, wir gucken den Film, ist halt diese klassische Szene, dass halt jemand aufspringt und anfängt zu singen und ich gucke sie nur so an, sie guckt mich so an. Ich so, wusstest du das? Sie so, nein. Ich bin erstmal gegoogelt und dann habe ich gesehen, okay, es ist ein Musical-Film. Du hast im Kino gegoogelt. Ja. Sebastian. Das war nicht das Schlimmste. Es kommt noch schlimmer. Ich habe dann nach 20 Minuten oder so gefragt, ob wir gehen, weil ich den Film so scheiße fand und so uninteressant fand. Sie meinte so, ja, aber wir haben jetzt hier Geld dafür ausgegeben und lass uns hier noch zu Ende gucken. Und ich so, ja, der ist aber scheiße. Und dann meinte sie, nee, ich würde den ganz zu Ende gucken. Und dann habe ich 10 Minuten gewartet und habe dann halt am Handy Fußballergebnisse nachgelesen und auf der Kicker-App. Sag mal. Also, stimmt denn bei dir nicht? Das Date war ja ein voller Erfolg, oder? Total. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass da irgend so eine junge Frau ist und einen Podcast hat und dann reden die über Albtraum-Dates und sie erzählt, ja, da war ich mit so einem Typen im Kino und wir sind in so einen Disney-Märchenfilm gegangen und dann war der überrascht, dass da Leute singen. Es war voll romantisch. Spoiler, wir sind nicht zusammengekommen. Ah, Mensch. Überraschung. Ja, Überraschung. Nee, aber was wollte ich gerade noch sagen? Ja, deswegen mag ich auch wahrscheinlich Disney nicht. Ich bin ja auch kein Disney-Fan und ich glaube, das liegt auch daran, dass da halt so viel gesungen wird. Also, ah ja, das ist das schön. Nach der Weihnachtsfolge machen wir als nächstes dann eine Disney-Folge. Danach wird der Podcast beendet, Tim. Gut. Ja gut, aber du hast ja jetzt die Chance, uns was zu zeigen, was dir besser gefällt. Ja, ist jetzt ein harter Cut so vom ja, Thema, ja, beziehungsweise von der Stimmung. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt die richtige Überleitung bekomme. Auf jeden Fall hatte ich mir auch Gedanken gemacht zu Filmen mit S. Dann bist du hier schon mal richtig. Ja, gut. Willkommen. Habe ich schon mal nicht Thema verfehlt. Also da gibt es schon mal keine 6. Bin ich schon mal beruhigt. Also, ja. Okay. Also, was? Deutsches Schulsystem. Ach ja, was habt ihr denn für Noten? Ja, auch 1 bis 6, aber halt andersrum. Also ist 1 quasi schlecht und 6 gut? Ja. Ja, 6 ist immer gut. Das solltest eben. Okay, wow. Nee, es sieht immer schlimmer aus, wie kann ich den Track jetzt noch ankündigen vernünftig? Ja, auf jeden Fall habe ich mir Gedanken gemacht und es gibt ja sehr viele Tracks, lustige Filme, sehr viele Filme mit S. Lustige Filme und Gruselfilme und Dramen und ein Drama ist auf jeden Fall ist mir direkt in den Kopf gekommen, weil da ich den Main-Theme sehr gut finde und auch super passend zu dem Film. Und zwar handelt es sich um Schindlers Liste. Da habe ich einmal den Main-Theme rausgesucht. Den hören wir uns jetzt einmal zusammen an und anschließend könnt ihr mir ja sagen, ob ihr den Film kennt und wie ihr den Track findet. Also bis gleich. 5 Minuten. Ich kriege Disney-Werbung. Oh Gott. Wolltest du uns zum Weinen bringen? Nein, vielleicht war es nicht die beste Auswahl, aber ich habe dazu noch gleich noch was zu sagen, von daher. Weinst du, Maren? Nee, aber ich fand es schon ziemlich traurig. Dann ist es ja genau, also ist der Track ja sehr gut für den Film. Ja, auf jeden Fall, aber ich habe den Film nicht gesehen. Saskia, du vielleicht? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Also einer von euch beiden sollte anfangen. Ansonsten fange ich an, mir ist es auch egal. Ach so, ich dachte, wir reden schon. Ja, wir reden schon. Ach so. Okay, ja, dann, ja. Aber gut. Du darfst gerne was sagen, wieso du das ausgewählt hast. Ja, genau. Also ist jetzt ein ziemlicher Stimmungskiller, nenne ich es mal. Aber ich habe, das heißt, einen persönlichen Bezug zu dem Film. Und zwar war ich letztes Jahr in Krakau und da war ich erstens an den Original-Drehschauplätzen, also wo der Film gedreht worden ist. Da, ich weiß nicht, ob also Maren hat den Film nicht gesehen, Saskia wird sich wahrscheinlich auch nur dunkel dran erinnern, aber ich sag's mal dir, Tim, da gibt's ja auch die Szene, wo sie die Grabsteine von den Juden quasi als umschmeißen, als Straße quasi nutzen, falls du dich daran erinnerst. Ja, ich finde aber sehr gut, wie du einfach annimmst, dass ich den gesehen habe. Hast du ihn gesehen oder hab nicht? Habe ich natürlich, ja. Ja, okay. Alles andere hätte mich auch enttäuscht, Tim. Enttäuschungstim, nein. ja, und darüber bin ich auch gelaufen. Das sind natürlich dann keine echten Grabsteine gewesen, aber es war schon ein echt murmiges Gefühl. Und auch dieses Fabrikgelände, was die da aufgebaut hatten, da war ich halt wirklich vor Ort und fand das schon ziemlich beeindruckend. Was ich natürlich noch beeindruckender fand, war, ich glaube, ein oder zwei Tage später war ich dann auch in Auschwitz und hab dann halt da so eine Tour mitgemacht. Und das fand ich halt schon wirklich, das Gefühl kann man echt schlecht beschreiben, was man da fühlt, wenn man sieht, wie Menschen andere Menschen behandelt haben. Und deswegen habe ich den Film ausgewählt, beziehungsweise auch diesen Track daraus. Also ich wollte niemanden zum Weinen bringen, aber ich finde ihn sehr gut und sehr passend für die Stimmung des Filmes. Komponiert übrigens von John Williams, ein alter Bekannter. Und genau. Ja, klar. Ja, der hat das echt gut eingefangen. Es ist ein bisschen klischee-mäßig und mich nervt das, weil immer, wenn das irgendwo gespielt wird, wird diese Anekdote erzählt, die ich jetzt erzähle. Ich erzähle die trotzdem, weil sie sehr gut ist, weil Steven Spielberg und John Williams ja ständig zusammenarbeiten. So seit Der Weiße Hai, glaube ich, hat John Williams eigentlich jeden Soundtrack von einem Steven Spielberg-Film geschrieben. Indiana Jones zum Beispiel auch. Als der ihm erzählt hat, was sein neues Projekt ist und von dem Film erzählt hat, hat halt John Williams gesagt, das kann ich nicht, das ist zu schwerer Stoff für mich, das kriege ich nicht hin, du brauchst dafür einen besseren Komponisten. Und Steven Spielberg soll ihn dann überzeugt haben, weil er gesagt hat, ja, ich weiß, ich brauche einen besseren Komponisten, aber die sind alle tot. Und dann war er wohl so geschmeichelt, dass er sich doch hingesessen hat und geschrieben hat. Finde ich tatsächlich, ist ein sehr schönes Stück, dieses, größtenteils ist das ja getragen von so einem Violinen-Solo, was maximal traurig ist. Ja, übrigens, ja, Das Violine? Ja, das ist eine Violine. Ich dachte nämlich, die Geige ist ein bisschen knarzig. ist das nicht das Gleiche? Eine Violine und eine Geige? Aber dann wird es doch anders heißen, nicht? Ganz unsicher. Auf jeden Fall könnt ihr es für Schreibt Instrumente uns. Sowohl beim Buchstaben G und als auch als V benutzen. Also da könnt ihr. Stimmt. Müsst ihr ja. Ja, wollt ihr beiden noch was dazu sagen oder habe ich euch jetzt zum Schweigen gebracht? Nee, wir beenden jetzt diese Podcast-Folge. Nee, ich. Achso, nee, schieß los. Ja. Nee, sag du. Nee, du. Nee, du. Gut so erstmal. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mich jetzt richtig dumm fühle mit dem, was ich ausgesucht habe. Aber ja, das werdet ihr dann noch hören. Genau. Das war dein Beitrag zu dem Track? Okay. Ja. Und dass ich halt fast heulen musste. Reicht das nicht? Okay. Es ist halt sehr schwer, was zu sagen zu einem Track, der halt so ziemlich perfekt ist für das, was er machen will. Also es ist. Ja, eben, es passt halt alles so, ne? Ja, ja, ich fand das Lied auch sehr berührend. Also ohne jetzt die Szenen im Kopf zu haben oder so, aber er vermittelt schon recht gut die Gefühle, die er wahrscheinlich auch transportieren will. Ja, eben einfach diese Geigvioline war ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn man die Saiten so hört. Weißt du, was ich meine? Ich glaube ja. Dass man quasi merkt, dass das gespielt wird und halt so die Nebengeräusche hört. Ne? Ja, ja. Ja. Genau. Ich war mal in einem Konzert vom Uni-Orchester und von der Zeitung war auch einer da und hat dann eine Kritik geschrieben. Und da war halt. Die Solistin war halt eine, die da irgendwie jetzt das halt irgendwie in einem Uni-Orchester macht, so hat ein Cello gespielt und dann bei dem Cello-Solo, was irgendwie sauschwer ist, was sie da gespielt haben, hat sie halt öfter mal mit dem Stock, da gibt es bestimmt einen besseren Fachbegriff für, oder? Ich überlege gerade. Also sie ist da mehrfach mit halt so gegen das Cello gestoßen und hat das Klacken gehört und da hat der in seiner... Nein, das war ein Scherz. Also ich wollte mich gerade schon aufregen über die Person, die sich das ausgedacht hat. Ja, und da hat er halt in der Kritik auch sehr drüber hergezogen, dass das unsauber gespielt war und sowas. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz cool, wenn du in so einem, wenn es nicht so sehr studioaufnahmemäßig klingt, sondern so ein bisschen das mit drin ist, dass man merkt, dass das tatsächlich gerade irgendwie ein Mensch spielt. Das stimmt. Und ich meine, im Film drin geht es ja dann auch wie unter, weil man noch den visuellen Effekt hat. Ja, klar. Ja, aber gut ausgesucht, würde ich sagen. Ja, danke schön. Also, wie gesagt, ich wollte nicht die Stimmung runterziehen, aber ich fand ich fand ihn sehr teilenswert und wie gesagt, ich habe ja auch persönlichen Bezug dazu, deswegen war es mir wichtig, dass ich den Track ausgewählt habe. Und das passt doch irgendwie zum Buchstaben S wie Sterben. Bei meinem Stabenmenschen, bei deinem Stabenmenschen. Wir wollen die Stimmung noch ein bisschen mieser machen. Stimmt, wir haben sogar was unsere Tracks verbindet. Bei beiden geht es um Sterben, ja. Naja, im ersten geht es ja jetzt erstmal nur um schlechte Pasteten. Ja, aber was danach kommt. Ja, gut, das stimmt später dann. Ja, ihr seid ja bei uns zu Gast und ihr habt uns, ich glaube, quasi wie ein, also wir besprechen jetzt noch einen dritten Soundcheck und der ist quasi ein bisschen ein Geschenk für uns, also oder eine Hommage an unseren Podcast, genau, an unser Filmwissen. Ja, also spielen wir nicht. Also wir wollten eigentlich ja einen Track mitbringen aus einem der Filme, die ihr schon besprochen habt und euch dann raten lassen, von wo der ist. Ich glaube, leider kriegen wir das hier technisch nicht so hin, dass ich euch den einspiele, ohne dass ihr wisst, was es ist. Deswegen raten wir jetzt vorher. Es ist ein Film, der zu Weihnachten spielt. Dann ist es Kevin allein zu Hause. Nein, es ist ein romantischer Film. Dann ist es Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause ist doch nicht romantisch. Okay, dann ist es tatsächlich Liebe. Ja, Love Actually. Aber ich find's nett, dass du denkst, wir würden es am Soundtrack nicht erkennen. Ich wette, wenn du den Link geschickt hättest, hätte ich es nicht erkannt. Außer da hätte irgendwo der Film gestanden. Da steht halt fett drin. Love Actually. Ja, und in dem YouTube-Video ist das Poster drin. Ich hätte das vielleicht überlesen. Okay, gut. Aber gut, ja. Ich weiß trotzdem wahrscheinlich nicht, also das Lied, weil ich habe gerade keinen Soundtrack davon im Kopf. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, wir hören uns das einfach erstmal an. Zieht vielleicht die Stimmung wieder ein bisschen hoch. Ja. Ja, bitte. Ja, also das ist von Craig Armstrong aus dem Soundtrack von Love Actually, PM's Love Theme. Bis gleich. Das können wir eigentlich genauso drin lassen. Also ich habe jetzt das Lied gehört und bin die ganze Zeit so rumgehüpft auf meinem Stuhl und ich will jetzt Weihnachten. Das habe ich auch gedacht, ich habe richtig Bock auf Weihnachten und diesen Film zu gucken. Das klingt ultra weihnachtlich, das Lied. Ne? Das ist mir auch irgendwie voll erst wieder aufgefallen, dass ich das nochmal angehört habe. Es ist mega. Ich meine, es liegt halt daran wahrscheinlich, dass der Film zu Weihnachten spielt und das irgendwie einfangen wollten für so Nostalgie-Gefühl-Faktor noch. Habt ihr denn eine Ahnung, wann das in dem Film läuft? Ah, ich habe ein Gefühl, dass du das fragst. Wahrscheinlich am Schluss, oder? Wenn alle happy together und so. Ja, kurz vor dem Schluss. Das hört sich so an, als ob irgendeiner irgendwo langlaufen würde. Oder ja, so. Richtig. Dieser kleine Bengel, läuft ja nicht irgendwo zu so einem Mädchen, zu so einer Aufführung oder so, oder von einer Aufführung weg? Nee, genau, es ist nach der Aufführung, sie fliegt weg, zurück in die USA und er drängelt sich an der Security vorbei, weil er ihr noch sagen muss, dass er sie liebt und läuft durch den ganzen Flughafen. Das klingt auch so ein bisschen nach großem Finale. Ja. Und der wird auch ständig woanders genutzt. Ich habe vorhin in die YouTube-Kommentare runtergescrollt und die sind alle so ein Jahr alt und da steht, oh, ich bin von den Oscars, Oscar-Montage 2018. Da haben die den scheinbar nochmal benutzt. Ja, es ist halt so ein Track, der so einer von diesen Tracks, die gerne auch im Fernsehen so im Hintergrund benutzt werden, wenn sich irgendjemand freut. Keine Ahnung, wenn Tine Wittler das Haus renoviert hat, dann. Aber auf jeden Fall sehr schöner Track. Ja. Ist einer der wenigen, sag ich mal, Romcoms, die ich gerne sehe, weil es da nicht. Weil sie nicht singen? Erstens, weil obwohl da gibt es auch einen Sänger. Stimmt. Aber nicht deswegen, und zwar, weil da nicht alle Geschichten mit einem Happy End enden. Das finde ich halt so ein bisschen realitätsnah als diese typischen Romcoms, wo es halt immer ein Happy End gibt, gefühlt. Ja, stimmt. Und auch diese kleinen, also das ist quasi so mehrere Geschichten in einem so ein bisschen verwoben sind und so, das gefällt mir ganz gut, dieser Stil des Films. Deswegen, das ist einer der Romcoms, die ich auf jeden Fall mag. Obwohl es zu Weihnachten spielt, weil das einzig Gute an Weihnachten sind Gewürzspekulatius. Und sonst nicht viel. Ja, aber die isst du ja jetzt schon. Ja, also, zum Glück. Du brauchst ja nicht mal Weihnachten dafür. Was ist mit Lebkuchen? Bäh. Ist okay. Was ist mit Glühwein? Bäh. Ja, okay, wenn man Maren. Mit Freunden auf dem... Was? Ist Maren die ganze, die man bäh sagt? Ja. Was ist mit... Also, du hast Weihnachten, oder? Nein. Kommt das auf die Liste? Nein, ich liebe Weihnachten. Nur nicht alle Sachen, die mit Essen zu tun haben. Genau. An Weihnachten. Oder trinken. Ist okay. Eigentlich ungewöhnlich, aber ja. Magst du denn irgendwas an Weihnachtskram zu essen? Was ist denn für dich noch Weihnachtskram? Ja, alles, was es ab September bis... Ja, also Spekulatius Dezember. Mag ich auch sehr gerne. Ah, gute Wahl. Und ich mag auch... Und die Dominosteine. Oh, aber du machst kein Martin an. Ja, Dominosteine, ist das nicht auch ein Lebkuchen? Ja, da ist Lebkuchen drin, oder? Und dann so ekliges Gelee und Bäh. Ja, und Marzipan Bäh. Und Schokolade. Oh, Marzipan, ich liebe. Gebrannte Mandeln. Ja, auch gebrannte Mandeln sind geil. Ja. Ach, aber das gibt's auf jeder Kirmes. Dafür brauchst du keinen Mandeln. Ja, das stimmt. Das ist nicht so weihnachtlich. Ich habe mal, gebrannte Mandeln selbst gemacht und musste die Pfanne danach in den Müll schmeißen. Man muss da sehr gut aufpassen und es darf nicht zu heiß werden, als kleiner Tipp. Okay. Wenn ihr es mal machen wollt. Ja. Bei mir auf dem Weihnachtsmarkt gibt es einen Typen, der Kultstatus hat wegen seinen Mandeln, weil das die besten sind. Und es liegt größtenteils nur daran, dass da immer so viele Leute stehen, dass man immer die frisch bekommt, während sie noch 200 Grad warm sind. Und dann schmecken die halt richtig geil. Gut, wenn die noch so richtig warm sind, wenn man die isst. Ja. Und der Typ steht da halt auch immer die ganze Zeit und rührt diese Mandeln in dem Topf halt von Hand. Und er erzählt der Schlange währenddessen, ja, hier, die sind jetzt 200 Grad warm, jetzt kommt da erstmal noch so kaltes Wasser drüber, um die abzukühlen. Gott. Dann machen wir hier nochmal so ein schönes, mit diesem Karamellsirup werden die nochmal ummantelt und dann ist das die neue Fuhre Mandeln, die müssen jetzt noch 5 Minuten abkühlen. Und das sagt er den ganzen Tag in Endlosschleife, alle 10 Minuten. Das ist eine Legende, der Typ. Da sollte man auch die ganze Zeit diese Musik im Hintergrund laufen lassen, der da steht. umrühren. Das wäre gut. Würde gut, auf jeden Fall gut passen, finde ich. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf Mandeln, ey. Boah. Ja. Habt ihr das gesehen, dass vor 2-3 Jahren oder sowas gab es von Tatsächlich Liebe so eine Fortsetzung in so einem 10-Minuten-Kurzfilm auf YouTube? Die haben tatsächlich für Red Nose Day, das ist ja ein großes Ding in den USA und England, dass sie da so im Fernsehen eine Show haben und dann irgendwie auch ganz viele Stars da irgendwie Dinge tun, damit die Leute spenden. Und da haben sie tatsächlich ganz viele Leute, die damals in dem Film mitgespielt haben, nochmal geholt und so ein 10 Jahre später, wo sind sie jetzt, Ding gemacht. Ach krass, okay. Und aus irgendeinem Grund ist Hugh Grant immer noch Premierminister 10 Jahre später. Ja, aber gut. Den gibt's auf YouTube, also den könnt ihr da raussuchen. Der heißt, glaube ich, Red Nose Day, actually. Sehr gut, das heißt Mini-Weihnachten nach Kann man doch, ja. Kann man doch auch bestimmt verlinken, oder? In der Folgenbeschreibung. Ja, wenn wir dran denken. Ja, wenn man daran denkt. Ja, daran denken wir. Bestimmt. Gut, Maren hat gesprochen. gut, dann sind wir jetzt ja... Aber war eine schöne Überraschung, danke. Gerne. Ja, wenn ihr in eurem Podcast-Player auf die... Länge der Folge guckt, seht ihr wahrscheinlich, dass wir jetzt so uns dem Ende nähern und fragt euch, aber die Hälfte hat doch noch überhaupt keine Tracks vorgestellt. Wie kann das denn sein? Tim, wie kann das sein? Wieso haben Tim und ich eigentlich noch nichts gesagt? Warum durften wir keinen Film vorstellen? Weil es die Folge S ist, die gehören Sebastian und genau, mir. Deswegen mussten ja, wir genau. fliehen. Mara und ich mussten in einen anderen Podcast fliehen. Ja. Und wenn ihr die zweite Hälfte hören wollt, dann schaut mal vorbei beim Soundtrack-Check. Da gibt es dann entweder jetzt schon oder sehr bald, je nachdem, wie das funktioniert, die zweite Hälfte ja. von dieser Folge. Oder sagen wir, nicht. Ja, okay, nee, ich sag jetzt einfach mal nichts. Wenn ihr jetzt schon von Soundtrack-Check kommt, dann könnt ihr diesen Satz ignorieren. Ja. Nee, ihr könnt auch die beiden Folgen jetzt einfach auf ewig im Endlosschleife hören. Immer in Dauerschleife. Oh mein ja. Gott, die haben gesagt, ich muss Soundtrack-Check hören. Oh mein Gott, genau. Ich muss Sächsisches Meer hören. Ja, ihr kommt da jetzt nicht mehr raus. So kriegen wir die Statistik richtig hoch. Geil. Fangen im Teufelskreis. Also wir gehen jetzt quasi zu euch rüber und begrüßen die 90% weiblichen Hörer. Yay. Ich freue mich. Ich weiß nicht, wie toll, dass sie es finden, dass sie plötzlich auch Frauenstimmen hören. Ja, vielleicht haben wir dann nur noch die 10% männlichen Hörer hinterher, wer weiß. Konkurrenz belebt das Geschäft, kann ich aus eigener Erfahrung. Genau. Okay. ja, es war sehr schön, dass ihr hier bei uns wart. Ja, ist sehr gemütlich hier. Ja, finde ich auch. Gell? Deshalb beide ja gut geschmeckt. Na, geht. Ja, ich hab reingespuckt. Spucken, wie es. Okay, geht raus. Ja, okay. Okay, tschüss. Dann tschüss. Tschüss. Tschüss.